In der DEV-JK wurde das 70-jährige Jubiläum des Staatlichen Amtes für Erfindungen gefeiert. Am 19. Mai beteiligte sich der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bok, zusammen mit den Mitarbeitern des betreffenden Bereiches und der Belegschaft des Amtes an der Feier teil. Auf der Veranstaltung übermittelte Choi Tae-bok ein Glückwunschschreiben des ZK der Partei der Arbeit Koreas an die Mitarbeiter des Staatlichen Amtes für Erfindungen. Das Staatliche Amt für Erfindungen wurde am 20. Mai zu C35/1946 auf persönliche Initiative des großen Präsidenten Kim Il-sung gegründet. Dank seiner energischen Leitung wurde das Amt zur Basis zur Beschleunigung der Erfindungen und technischen Initiativen entwickelt. Genosse Kim Jong-il führte das Amt weise, damit es zur Entwicklung der Wissenschaft und Technologie des Landes aktiv beitrug. In den vergangenen 70 Jahren seit seiner Gründung wurde das Amt unter der weisen Führung und sorgfältigen Anteilnahme der großen Menschen von Baekdusan als staatliches Verwaltungsorgan für Erfindungen des Landes bei der Beschleunigung der Entwicklung einer Hightech-Nation seine revolutionären Aufgaben ausgezeichnet erfüllt. Heute verfügt das Amt auch über ein Institut der Doktoranden für die Ausbildung der Fachleute im Bereich des geistigen Eigentumsrechts, über ein ordentliches System für Prüfung und Eintragung der Erfindungen und Patente und über die groß angelegten Datenbasen für die in- und ausländischen Erfindungen und Patente.